Der Orientzyklus. Hörspiel in 12 Teilen. Nach der gleichnamigen Reiseerzählung von Karl May. Teil 9. In der Strafsache des Königreichs Sachsen gegen Karl Friedrich May wird die Verhandlung fortgesetzt. Als zweitschwerste Freiheitsstrafe führte das Kriminalgesetzbuch die Arbeitshausstrafe ein. Jeder Detinierte muss arbeiten, wird dabei an Ausdauer, Sauberkeit, Ordnung und Pünktlichkeit gewöhnt. Dies geschieht aber nicht direkt durch Kollektivhaft oder Einzelhaft. Dabei bedeutet Erziehung hauptsächlich Erziehung zur Arbeit. Außerdem haben wir auch noch einen regelrechten Schulbetrieb, durch den die Fortbildung der Detinierten in den sogenannten Elementarkenntnissen erreicht werden soll. Zu autodidaktischer Bildung sowie zum Zwecke sittlicher Läuterung steht den Detinierten eine spezielle Gefangenenbibliothek zur Verfügung. Außer täglichen Andachten dafür steht ein Katalog von Mitteln zur Verfügung. Der Detinierte soll nicht nur seine Strafe schlicht absitzen, sondern als ein moralisch gebesserter, in den Tugenden der bürgerlichen Gesellschaft gefestigter Mensch die Anstalt verlassen. Dafür steht ein Katalog von Mitteln zur Verfügung. Der Verweis, die Entziehung der Erlaubnis zum Kauf von Viktualien, Kostenschmälerung in verschiedenen Graden, der einfache enge Arrest und der Arrest verschärft durch hartes Lager, durch Lang- oder Kurzschließen an die Kette, durch Dunkelarrest, durch Grundschließen oder anstatt des Aufsetzen der Diebskappe, die Lattenstrafe, die körperliche Züchtigung, als der Häftling May 14.06.1865 einen Mittwoch von Leipzig aus nach Zwickau überführt und hier in das Arbeitshaus eingebracht wurde, war er einer von 1004 Zugängen. Es erfolgt, hinter denen sich Visitierung, Registrierung, seine Eintragung geschah unter der fortlaufenden Nummer 2562-23252. In die Rubrik Vermögensumstände wurde eingetragen. Was die Beschäftigung betrifft, die man für mich auswählte, so wurde ich der Schreibstube zugeteilt. Ich versagte aber als Schreiber so vollständig, dass ich als unbrauchbar erfunden wurde. Man gab mir andere Arbeit, und zwar die anständigste Handarbeit, die man hatte. Ich kam in den Saal der Portefeuillearbeiter und wurde Mitglied einer Riege, in welcher feine Geld- und Zigarrentaschen gefertigt wurden. Auch wurde ich erneut als Schreibkraft eingesetzt. Mit meiner neuerlichen Einsetzung als Schreibkraft wurde mir auch ein anderer inniger Wunsch erfüllt, nämlich isoliert zu werden. Und was natürlich noch weitaus viel erfreulicher sich mir gestaltete, ich erhielt einen Straferlass von 8 Monaten und 11 Tagen. Auch erhielt ich ein Vertrauenszeugnis ausgestellt, welches mir den Rückweg in das Leben glättete und mich aller polizeilichen Scherereien enthob. Der Kenner weiß, was das bedeutet. Jetzt werden Sie mal hier nicht frech. Ausgestattet mit dem Vertrauenszeugnis, Demissions- und Heimatschein mit Reisegeld in Höhe von 13 Talern, kehrte ich am Vormittag des 2. November 1868 nach Ernsthal zu meinen Eltern zurück. Ich kann sagen, die Zwickauer Strafzeit hat sich für mich in eine Studienzeit verwandelt. Die Zwickauer Anstaltsbibliothek enthielt 4000 Bände und es waren in ihr die Werke der besten Volksschriftsteller vertreten. Ich hatte mich zuvor ja nun schon literarisch zu betätigen versucht. An dieses Bemühen wollte ich nun anknüpfen. Ja, ich kann sagen, dass mein Weg als Schriftsteller recht eigentlich erst im Gefängnisse von Zwickau seinen Ausgang genommen hat. Ich legte mir eine Art Buchhaltung über meine Pläne und ihre Ausführung an. Ich stellte sogar ein Verzeichnis über die Titel und den Inhalt aller Reiseerzählungen auf, die ich bringen wollte. Ich bin zwar dann nicht genau nach diesem Verzeichnis gegangen, aber es hat mir doch viel genützt. Und ich zehre noch heute von Sujets, die schon damals in mir entstanden. Heißt das, Sie haben für den Verlag Münchmeier gearbeitet? Ja. Das sind ja tolle Sachen, die in diesem dubiosen Verlag erschienen sind. Das schwarze Buch, Verbrechergalerie oder glaubwürdige Darstellung verbrecherischer Handlungen berüchtigter Menschen, Raub, Mord, Diebes- und Gaunergeschichten etc., bearbeitet und zusammengestellt von mehreren beliebten Schriftstellern. In dem Sujet kannten Sie sich ja bestens aus. Ich schrieb Humoresken, erzgebirgische Dorfgeschichten und andere Charaktersachen. Gute, packende Humoresken sind äußerst selten. Schon im Gefängnis schriftstellerte ich fleißig. Ich schrieb Manuskripte, um gleich nach meiner Entlassung möglichst viel Stoff zur Veröffentlichung zu haben. Kurz, Ich war begeistert für mein Vorhaben und fühlte mich, obgleich ich Gefangener war, unendlich glücklich in der Aussicht auf eine Zukunft, die, wie ich wohl hoffen durfte, keine ganz gewöhnliche zu werden versprach. Sie ja recht behalten haben, Sie wurden begnadigt und entlassen. Als wir aus einer Seitenschlucht in das Tal der Strumnica einbogen, wusste ich gar wohl, dass nach den Karten sich eine wohlangelegte Straße am Ufer dieses Flusses hinziehen sollte. Aber was wir fanden, war auf keinen Fall mit einem deutschen Visinalweg zu vergleichen. Die Wege, auf denen unsere deutschen Bauern auf ihre Felder fahren, sind besser angelegt und unterhalten, als diese nach Ostromscha führende Heerstraße es war. Leider fühlte Halef noch immer Schmerzen in der Brust. Von dem Abenteuer im Taubenschlag schien er doch eine, wenn auch nicht gefährliche, innere Verletzung davongetragen zu haben. Er klagte zwar nicht, aber ich sah mich trotzdem, als wir durch das Dorf Dabila ritten, nach einem zum Ausruhen geeigneten Ort um. Ich bemerkte ein breites, altertümliches Tor, das in einen Hof führte. Der obere Teil dieses Tores war weiß übertüncht und darauf las ich in türkischer Schrift die Worte Mekan Rahatünla Emin Ola Hüsürün. Auf Deutsch, Herberge zur Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit. Wollen wir hier einkehren? Wenn du willst, Sidi, ich tue, was dir gefällt. Kaum waren wir durch das Tor gelangt, so warteten unsere Pferde bereits in den tiefen vegetabilischen und animalischen Resten, welche ihre Gegenwart den Geruchsorganen in nicht gerade lieblicher Weise bemerkbar machten. Oh, wohl, tat der Nase. Wer sich hier niederlegt, der liegt sehr weich. Sidi, willst du es versuchen? Du bist mein Freund und Beschützer. Ich werde tun, was du mir vormachst. Wir stiegen von den Pferden, warteten durch den Unrat und öffneten die Tür zum Haus. Ich musste mich bücken, um nicht oben anzustoßen. Im Inneren stand in der Mitte ein Tisch mit vier Bänken rundherum. Er war weiß gescheuert und hatte ein so sauberes Aussehen, dass ich mich schier verwunderte. Ich klopfte mit dem Knopf der Reitpeitsche auf den Tisch. Sogleich wurde die eine Zwischenwand aus Weidengeflecht ein wenig zur Seite geschoben und es erschien ein Mann. Er war türkisch gekleidet und trug einen roten Fess auf dem Kopf. Ich beherberge niemand mehr. Dann musst du die Inschrift deines Tores entfernen. Das werde ich noch heute tun. Ich lasse sie übertünchen. Wir wollen uns nur kurz ausruhen und etwas trinken. Das will ich gelten lassen. Auf einen kleinen Imbiss könnt ihr haben. Was hast du zu trinken? Ein sehr gutes Bier. Ach, wer hat es gebraut? Ich selbst. Es wird täglich Neues gekocht. Hier. Trink. Es gibt Kraft und verscheucht die Sorgen. Ich nahm allen meinen Mut zusammen, ergriff den Krug mit beiden Händen und führte ihn zum Mund. Dünn war es, außerordentlich dünn. Münchner Gebräu mit dem fünffachen Volumen Wasser vermischt. Aber es schmeckte doch nicht übel. Können wir auch etwas zu essen bekommen? Eine Eierspeise. Ja, das kannst du. Er ging hinaus, um das Verlangte zu bestellen. Als er zurückkehrte, setzte er sich zu. Ich habe euch nicht sehr freundlich empfangen. Ihr dürft mir das nicht übel nehmen. Es gibt Gäste, welchen einen die Lust am Herbergen verleiten. Hast du schlimme Erfahrungen gemacht? Tja, heute Nacht. Ich bin von Gästen bestohlen worden. Wie ist das zugegangen? Zu gewissen Zeiten kommt ein Tabakhändler aus Salonik zu mir, um Tabak zu kaufen. Gestern war er da und zahlte mir die letzte Rate für die vorherige Ernte. Es waren gerade 100 Pfund. Und eben, als er sie mir hier auf den Tisch legte, lauter goldene Pfundstücke, kamen drei Fremde, welche mich fragten, ob sie bei mir schlafen könnten. Nun, sie sind willkommen und trug das Geldchen über in meine Schlafstube. Dort habe ich ein Kästchen an der Wand, in dem ich die Schmuckstücke meiner Frau und mein Geld aufbewahre. Und von dort haben sie es mir gestohlen. Wie haben die Diebe das gemacht? Wir haben Karten gespielt, ich und die drei Männer. Zuerst zeigte uns der eine von ihnen Kartenkunststücke, wobei auch alle meine Leute zuschauten. Und während er uns prächtig unterhielt, entfernten sich die beiden anderen, was mir aber gar nicht aufgefallen ist. Da haben sie mir mein Geld gestohlen. Am Morgen bezahlten sie für das, was sie verzehrt hatten, mehr als ich verlangte. Und dann ritten sie fort. Wohin wollten sie? Haben sie dir das gesagt? Sie wollten nach Doiran. Hast du auch ihre Pferde in Augenschein genommen? Ja, es waren drei Schimmel. Sidi, ich habe sofort geachtet. Sofort. Ich will dir so viel sagen, dass diese drei Männer bereits wegen früherer Taten verfolgt werden. Und weil sie das wissen, gaben sie dir eine falsche Richtung an. Effendi, du bist ein Beamter der Polizei. Wir sind einfache Reisende. Aber wir sind durch viele Länder und Gegenden gekommen und haben mehr gesehen und erfahren als tausend andere. Darum fällt es uns nicht schwer, uns in deine Angelegenheit hineinzudenken. Wer stets daheim sitzen bleibt, dessen Sinn bleibt gar leicht ein beschränkter. Und passiert ihm einmal etwas Ungewöhnliches, so weiß er sich nur schwer zurechtzufinden. Warum hast du denn eine so große Lust, mich für einen Polizisten zu halten? Deine Person passt dazu. Und du sprichst wie einer, welcher alles ganz genau weiß. Ich werde mitkommen. Aber da bringt man euch euer Essen. Das sollt ihr ohne Störung genießen. Niemand soll sagen, der Konakshi Ibarek wisse nicht, wie man sich Gästen gegenüber zu benehmen hat. Ibarek trat erst wieder ein, als wir fertig waren. Und da er unsere Pferde versorgt und sich selbst auch mit allem versehen hatte, was er in Ostromscha benötigte, machten wir uns sofort auf den Weg. Ich bin entzückt, neben dir reiten zu dürfen. So? Warum? Weil du ein Gelehrter bist, der alles weiß. Von der Sonne herab bis auf das Körnchen im Sand. Und ein Held, den noch niemand hat besiegen können. Du kennst Kaiser, Könige, welche dich verehren. Und du reitest unter dem Schatten des Großherrn, mit welchem du von einem Teller gegessen hast. Wer hat dir das gesagt? Einer, der es weiß. Hm. Nun, so will ich dir mitteilen, dass er ein ganz gewaltiger Lügner ist. Das sagst du aus Bescheidenheit. Nein, ich muss sprechen, um den Fehler dieses Hatschi-Halef Omar wieder gut zu machen. Er hat geradezu gelogen. Ich kenne Kaiser und Könige nur dem Namen nach. Sie verehren mich ganz und gar nicht. Sie kennen nicht einmal meinen Namen. Ich bin für sie gar nicht vorhanden. Und was meine Gelehrsamkeit betrifft, so ist sie gar nicht weit her. Und von der Sonne weiß ich weiter nichts, als dass die Erde sich um sie dreht, wie weit wir von ihr entfernt sind, welchen Umfang, welch ein mutmaßliches Gewicht, welchen Durchmesser sie hat und wie ich genau mal... Maschallah! Du weißt, wie weit die Sonne von uns entfernt ist? Ungefähr 20 Millionen Meilen. Dass wir uns um sie drehen? Natürlich. Herr, kennst du denn auch den Mond? Versteht sich. Wie weit er von uns entfernt ist? 86.000 türkische Agatsch. Walla, Kalla, Effendi, mir graut vor dir. Ich frag dich nichts mehr, ich will nichts mehr wissen. Ich will ganz und gar nichts mehr erfahren. Allah behüte meinen Kopf vor solchen Dingen und solchen Zahlen. Er würde zerplatzen, wie ein alter Mörser, in dem man zu viel Pulver gesteckt hat. Lass uns von etwas anderem reden. Denkst du wirklich, dass ich mein Geld wieder erlangen werde? Wenn mich meine Hoffnung nicht betrügt, so bekommst du es wieder. Bist du in Ostromscha gut bekannt? Ja, es ist doch die nächste Stadt bei meinem Dorf. Gibt es einen Berg da selbst? Und eine Ruine darauf? Einen ganzen Haufen von Trümmern. Kann man leicht hinauf zur Ruine? Das hier nicht. Aber dennoch sind es nur wenige, welche dies tun. Warum? Weil böse Geister oben wohnen. Ach so. Werden wir uns wohl einmal ansehen. Effendi, bist du toll? Die bösen Geister fragen nicht danach, ob du den Mond und die Sterne messen kannst. Sie fragen überhaupt gar nicht, sondern sie packen dich beim Schopf und drehen dir das Gesicht auf den Rücken. Hat es bereits solche Fälle gegeben? Mehrere. Hast du schon mal einen gesehen, der von den Geistern umgebracht worden ist? Nein, niemals. Die Geister meines Vaterlandes bringen keinen Menschen um. Sie sind sehr friedfertiger Natur. Es gibt ihre drei Arten. Man nennt sie Plagegeister, Schöngeister und Salmiakgeister. Nur die erstere Sorte kann unbequem werden. Die anderen tun nichts. Wie glücklich ist dein Vaterland, Effendi, dass es nur solche Geister hat. Die unsrigen sind böser. Viel böser. Gibt es in Ostromscha einen Menschen, den man den Alten überrechnet? Freilich gibt es ihn. Ich kenne ihn gut. Ich habe ihm manchen Piaster hingetragen. Er ist ein Heilmittel. Er ist ein Heiliger. Er heilt Menschen und Tiere. Er ist über 500 Jahre alt. Er hat einen Geist, welcher überall umherfliegt, um zu hören, was man von dem alten Mübarek redet. Weißt du, ob man diesen Geist sehen kann? Natürlich. Er hat ihn ja bei sich. Es ist ein sehr großer Rabe. Schwarz wie die Nacht. Dieser Mann schon lange bei euch? Erst seit 6 Jahren. Er isst niemals und trinkt auch nichts. Er hat auch niemals Zähne gehabt, eben weil er niemals gegessen hat. Allah liebt ihn und hat ihm darum die Gabe verliehen, sich unsichtbar zu machen. Wirklich? Wo wohnt er denn? Auf dem Berg, in der Ruine. Er wohnt da, um die bösen Geister zu bannen. Es gibt noch etwas. Ja? Er ist so dürr, dass man seine Knochen klappern hört, wenn er geht. Ja. Da ist Ostromtscha. Wir sahen einen Berg vor uns aufsteigen, an dessen Seite die Häuser der Stadt zu erkennen waren. Kurz bevor wir die ersten Häuser, richtiger Hütten, erreichten, saß auf einem Stein ein Bettler am Wege. Ein Jammerbild des Elendes und der Verkommenheit. Das ist Busra, der Krüppel. Er lag mit zusammengekrümmtem Rücken halb auf der Seite, neben sich die beiden Krücken. Sein Leib war hager und schmutzig braungelb. Man sah die Rippen deutlich liegen und die Schlüsselbeine traten hervor wie bei einem Skelett. Jeder gibt ihm etwas. Er streckte uns die Hand entgegen und stammelte dabei tonlos nur immer das eine Wort. Ihr liegt, Wohltat, Wohltat, Wohltat. Die anderen gaben ihm und auch ich reichte ihm ein 2 Piasterstück. Fast aber erschrak ich, denn als ich vom Pferd herab ihm die Münze in die Hand legte, ging ein Zucken durch seinen Körper, als hätte er aufspringen wollen. Und aus seinen vorher so glanz- und leblosen Augen blitzte ein Blick auf mich. Ein Blick voll Hass und Grimm, wie ich ihn noch nie im Auge eines Feindes beobachtet hatte. Im nächsten Moment aber senkten sich die Lider und das Gesicht nahm den Ausdruck der Stupidität wieder an. Wir ritten weiter, ich hinter den anderen. Ganz unwillkürlich wendete ich mich zurück, um noch einmal einen Blick auf ihn zu richten. Was war denn das? Er hatte den rechten Arm mit der Krücke erhoben und schwang sie drohend uns nach. Uns? Vielleicht nur mir. Es wurde mir fast unheimlich zumut. Der Mensch sah in diesem Augenblick wie ein wahrer Satan aus. Effendi, es gibt ja eine sehr berühmte heiße Quelle, deren Wasser viele Gebrechen heilt. So führe uns hin. Er lenkte zur Seite ab und wir ritten um einige der Hütten und um die zu ihnen gehörigen Gärtchen, welche aber diesen Namen keineswegs verdienten, herum. Da ist die Quelle. Der Lauf des Wassers war durch ein Rinnsal bezeichnet, dessen ockerfarbiger Grund darauf schließen ließ, dass die Quelle eisenhaltig sei. Jetzt, in diesem Augenblick, waren nur 2 Personen anwesend. Eine Frau und ein kleines Mädchen. Die Frau saß auf einem Steine. Ihr Gesicht war hager. Die Not hatte demselben ihre traurigen Runen eingeritzt. Hast du Hunger? Sie antwortete nicht. Aber in ihren Augen konnte ich sehen, dass ich das Richtige getroffen hatte. Das Kind an ihrer Seite war nur in ein baumwollenes Hemd gehüllt, welches gut gewaschen und sogar gebleicht zu sein schien. Bist du krank? Herr, ich habe das Reißen in den Armen. Wie hast du dir dieses Übel zugezogen? Dadurch, dass ich Pflanzensammlerin bin. Ich ernähre mich, um meine Kinder damit Kräuter zu sammeln, welche ich an den Apotheker verkaufe. Da bin ich bei jeder Witterung im Wald und auf dem Feld. Hast du keinen Arzt gefragt? Ich werde überall abgewiesen, weil ich arm bin. Es gibt ja noch einen hier, welcher die verschiedensten Krankheiten heilt. Den alten Müllberg. Bist du denn nicht zu ihm? Auch das habe ich getan. Aber er hat mich im höchsten Zorn abgewiesen, weil er mich hasst. Seht, da kommt er. Sie deutete nach der Richtung, aus welcher wir gekommen waren. Der gelähmte Bettler war verschwunden, während ich dafür eine lange Gestalt bemerkte, die langsam und in sehr würdevoller Haltung herbeigeschritten kam. Wo war der Bettler hin? Effendi, das ist er. Sieh ihn dir genau an. Ich habe es bereits getan. Und kannst du gleich seine Gebeine klappern hören? Der Heilige ging sehr, sehr langsam, knochenklappernd an uns vorüber, ohne den Blick von der Erde zu erheben. Er war außerordentlich hager, mit tief eingesunkenen Augen, wie der Bettler, an welchem wir vorübergekommen waren. Sein knochiges Gesicht war erdfarben, die Backenknochen standen weit vor und der Mund war eingefallen. Der Alte konnte allerdings keine Zähne mehr haben. Er ging vorüber wie ein Gottkönig, für welchen andere Menschen so verächtliche Geschöpfe sind, dass sein Blick sie gar nicht zu bemerken vermag. Doch da drehte er sich plötzlich um und ließ seinen stechenden Blick über unsere Gruppe schweifen. Nebadja, hierher. Er deutete mit dem Zeigefinger vor sich zur Erde nieder, ungefähr wie man einen Hund heranruft, der geprügelt werden soll. Die Frau schritt langsam und ängstlich zu ihm hin. Wie lange ist dein Mann nun tot? 3 Jahre. Er gehörte zu den Christen, welche selbst nicht wissen, was sie glauben sollen. Doch Allah hat in seiner Barmherzigkeit beschlossen, dass auch sie in die untersten Abteilungen des Himmels gelangen dürfen. Dein Mann aber wird in dem Feuer der Hölle gebraten. Hast du es gehört? Ja. Ich selbst habe ihn gesehen. Heute Nacht entführte mich der Engel Alas der Erde und erhob mich zu den Seligkeiten. Tief unter mir lag die Hölle mit ihren glühenden Abgründen. Drin sah ich unter vielen auch deinen Mann. Er war an einen Felsen gefesselt. Höllisches Ungeziefer nagte an seinem Leib. Spitze Flammen leckten in sein Gesicht. Ich hörte ihn vor Schmerz brüllen. Er sah mich hoch über sich schweben und bat mich, dir zu sagen, dass die Pfähle, welche in seiner Nähe in den Fels geschlagen waren, für dich und deine Brut bestimmt seien. Du bist bei der Polizei gewesen. Ich soll dir Schadenersatz leisten. Ich soll dir Geld geben, weil dein Knabe sich bei einer Wohnung umherschleicht. Tue noch einen einzigen solchen Schritt. So sende ich dir alle Geister der Finsternis zu, dass sie dich peinigen, bis du deine ungläubige Seele von mir gibst. Merk dir das. Er drehte sich ab und schritt von dann. Allah, Allah. Effendi, gib mir die Erlaubnis, diesem Schurken nachzueilen und ihm das Fell nach Gebühr zu peitschen. Um Allahs Willen, schweigen! Schweigen! Wer könnte dazu schweigen? Er hört jedes seiner Worte. Lächerlich. Schau hin! Sein Diener! Er deutete nach einem dürren Baum, auf dessen Ast eine Krähe saß. Ich sage dir, dass dieser Vogel eine ganz gewöhnliche Krähe ist. Siehst du denn nicht, wie neugierig sie zu uns herunterblickt? Natürlich! Diese Vögel sind neugierig. Ich hätte Lust, dir eine Kugel zu geben. Das ja nicht! Es wäre dein Tod. Nein. Ich trat hinter mein Pferd, legte den Stutzen auf den Vogel an und drückte los. Oh nein! Die Frau kreischte auf vor Entsetzen. Meine Kugel hatte die Krähe durchbohrt und augenblicklich getötet. Der Vogel lag unter dem Baum, ohne zu zucken. Das kann dich deine Seligkeit kosten. Nebatja, der Mübarek hat dich belogen. Denn es kommt kein Engel, um einen Sterblichen in den Himmel zu führen und dann wieder zur Erde herabzubringen. Auch wirst du an dieser Quelle hier vergeblich Heilung suchen. Diese Quelle heilt deine Leiden. Mein Gott! Und was soll aus mir und den Kindern werden? Was ist denn mit dem Knaben, welchen der Mübarek erwähnt? Weil ich nicht selbst mehr kann, habe ich ihn ausgesandt, um Pflanzen zu suchen. Die besten Kräuter stehen oben auf dem Berg. Aber der Mübarek duldet es nicht, dass man sie holt. Er hat den Knaben vom Felsen herabgestürzt, sodass er den Arm brach. Und du hast ihn verklagt. Ich bin zur Polizei gegangen und habe um eine Unterstützung gebeten. Der Sabdeh Mushere sagte, ich sollte nur arbeiten. Und er hat mir mit der Bastonade gedroht, wenn ich wiederkäme. Die Bastonade? Sorge dich nicht. Du sollst die Unterstützung erhalten. Weißt du, was eine Birke ist? Ja, ganz gut. Das Laub dieser Bäume ist das beste Mittel für dein Leiden. Warte, bis es regnet. Dann streife das nasse Laub mit den Händen von den Zweigen und trage es schnell heim. Dann umhülle deine Arme damit und lege dich nieder. Du wirst in einen tiefen Schlaf fallen und viel schwitzen. Wenn du erwachst, wirst du Erleichterung verspüren. Wiederhole die Einhüllung ein paar Mal und du wirst gesund sein. Und damit du und deine Kinder nicht mehr hungern müsst, gebe ich dir hier eine kleine Summe. Ein guter Freund gab sie mir, um sie einem würdigen Armen zu schenken, wenn ich einen solchen während meiner Reise finden sollte. Es sind 2 Goldstücke. Wenn du sie wechseln lässt, muss man dir 210 Piaster dafür geben. Effendi, so eine hohe Gabe... Derjenige, welcher mir diese Summe gab, ist sehr reich. Ich drückte ihr das Geld in die gekrümmten Hände und eilte fort. Effendi! Wir ritten weiter. Aber beim Aufsteigen hatte ich gesehen, dass ganz in der Nähe ein alter Bekannter von uns saß, nämlich der Krüppel, an welchem wir draußen vor dem Ort vorübergeritten waren. Als ich auf ihn sah, da hätte ich erschrecken mögen vor dem Blitz, den er aus seinen dunklen Augen auf mich schleuderte. Ich begann die Überzeugung zu hegen, dass der zur Schau getragene Blödsinn nur eine Maske sei. Ich führe euch zu dem Konak Etoche el-Ahmar, wo es euch gar wohl gefallen soll. Etoche el-Ahmar heißt nichts anderes als zum roten Ochsen. Die Benennung verriet zwar einen etwas derben Geschmack, aber ein Hotel mit Pariser Firma durfte man hier nicht erwarten. Kennst du den Wirt? War sehr gut. Seine Frau ist nämlich die Schwester der Meinigen. Die Stadt bot, wenigstens so weit, wie wir sie jetzt erblickten, gar nichts Besonderes. Orientalische Häuser und Hütten, die ihre fensterlosen Mauern nach der Straße kehren. Armselige Bauwerke dem Einsturz nahe. Wege aus trockenem Schlamm bestehend, von welchem an heißen Tagen ein entsetzlicher Staub aufwirbelt, während man bei Regenwetter bis an die Knie in den Kot einsinkt. Dazu eine zigeunerhafte Staffage, schmutzige Menschen und dürres Vieh. Da ist es. Wir ritten in den Hof und sattelten ab. Ich fragte nun zunächst den Wirt, ob er nicht vielleicht einen verschwiegenen, zuverlässigen Knecht habe. Er brachte mir einen Mann, dem ich den Auftrag erteilte, sich schnell an die Quelle zu begeben und heimlich den Bettler zu beobachten. Es lag mir daran zu erfahren, ob er dort bleibe oder sich entferne. Würdest du die drei Diebe wiedererkennen, Ibarek? Sofort. Kannst du mir denjenigen beschreiben, welcher die Kartenkunststücke gemacht hat? Oh, der ist sehr leicht zu erkennen. Der hat eine Hasenscharte im Gesicht. In diesem Moment kam der Knecht und meldete, der Bettler habe soeben seinen Platz bei den Quellen verlassen. Er steigt den Berg empor. Wahrscheinlich will er zu dem Ibarek. Geht er zuweilen zu diesem? Sehr oft. Warum halt denn der Heilige nicht? Weiß ich es. Er wird seine Gründe haben, dass er es nicht tut. Hast du die beiden schon einmal miteinander sprechen sehen? Nein, noch nie. Das ist sonderbar. Halle, komm. Wir wollen einmal sehen, was der Bettler droben auf dem Berg tut. Wir bleiben hier. Ich nahm mein Fernrohr aus der Satteltasche und dann folgten wir dem Knecht aus dem Hof in den Garten. Da drüben steigt er empor. Der Arme kommt nur langsam fort. Es wird wohl eine halbe Stunde dauern, ehe er hinaufkommt. Bis dahin sind wir längst schon oben. Wir schritten ziemlich schnell aufwärts, hielten uns aber ganz nah bei dem Rand der Büsche, um den Bettler nicht aus den Augen zu lassen. Gibt es etwas Bestimmtes, was du jetzt erfahren willst? Es ist mir ganz so, als ob der Busrat dem Bettler schon einmal begegnet sei. Als der Mübarek an uns vorüberging, hatte ich ein ganz ähnliches Gefühl. Ich denke ganz dasselbe. Sonderbar. Mag es sein, wie es will. Wir haben uns vor dem Mübarek und vor dem Bettler nachzunehmen. Vielleicht müssen wir uns aber auch nur vor einem Menschen hüten. Du denkst, er ist ein und derselbe? Unmöglich. Er kam. Sobald er den Waldesrand erreicht hatte und sich im Schutze der Bäume befand, richtete er sich hoch auf und dehnte und reckte sich, drang noch eine kleine Strecke tiefer in den Wald ein und kroch hinter ein kleines Dickicht. Sidi, hast du das gesehen? Er kann ohne Krücken gehen. Er wird in dem Dickicht seine Umwandlung vornehmen und dann als Mübarek in die Stadt zurückkehren. Pass auf. Nach ungefähr 5 Minuten trat er hervor. Als Mübarek. Allah Akbar. Wer hätte gedacht, dass du recht hast, Sidi? Dieser Heilige ist ein großer Sünder. Wo hat er die Krücken? Er hat sie bei sich. Vielleicht sind sie mit Scharnieren versehen, sodass er sie zusammenlegen und unter dem Kaftan tragen kann. Nun wollen wir hinauf zu seiner Hütte. Aber vorsichtig, dass wir nicht gesehen werden können. Suche nach Pferdespuren. Hier oben? Natürlich. Oder meinst du, dass Barut el-Amassad, Manach el-Bahsha und der entflohene Kerkerschließer ihre Pferde irgendwo in der Stadt eingestellt haben? Wir kamen eine ziemliche Strecke empor, bis ich das erste Zeichen fand, dass Pferde hier gewesen seien. Der Weg mündete auf eine Lichtung. Jenseits derselben sahen wir das Gemäuer der Ruine. Eine aus Gebälk und Steinen ziemlich roh errichtete Hütte lehnte sich an eine hohe, halb verfallene Wand. Da wohnt der Alte. Halt, halt. Gehen wir hinein. Nein. Erst müssen wir uns überzeugen, dass wir nicht beobachtet werden. Es ist ja kein Mensch hier. Hatschi Halef Oma, ich habe dich für viel klüger und vorsichtiger gehalten. Diejenigen, welche wir suchen, sind hier versteckt. Vielleicht können sie uns sehen und dann ist alle Mühe umsonst. Jetzt gilt es, das Versteck der drei aufzufinden. Die Pferde müssen uns führen. Wir gelangten zunächst an eine Mauerbresche, hinter welcher es einen von 4 hohen Wänden eingeschlossenen Platz gab. Als ich die Mitte der Efeumauer erreichte, glaubte ich, den eigenartigen Geruch zu bemerken, welchen Pferde habe ich. Die langen Ranken ließen sich sehr leicht auseinanderschieben. Da standen die drei Pferde und knabberten an einem kleinen Vorrat von Maiskolben, welchen man ihnen vorgeworfen hatte. Eine schmale Maueröffnung führte weiter. Es war mir, als ob ich von dort her gedämpft eine Stimme reden hörte. Sie sind da. Nimm den Revolver zur Hand. Man muss auf alles gefasst sein. Nehmen wir sie gefangen? Je nach den Verhältnissen. Ich habe eine Leine bei mir. Das reicht aber nur, um einzubinden. Ich habe Riemen eingesteckt. Wir erreichten die gegenüberstehende Wand und nun erst legten wir uns nieder. Indem ich mich nur sehr langsam vorschob, brachte ich den Kopf an den Eingang. Da saßen sie alle drei. Sie spielten Karten, jedenfalls mit demselben Spiel, welches sie benutzt hatten, um die Aufmerksamkeit Ibareks von dem Diebstahl abzulenken. Ihre Gewehre lehnten in einer Ecke. Auch die Messer und Pistolen hatten sie abgelegt. Hamdulillah. Wir haben sie. Der Mübarek ist mächtig. Er wird es so weit noch bringen, dass die Hunde eingesperrt werden. Dann gehen wir in der Nacht hin und erschlagen sie. Und wenn man sie nicht einsperrt? Suchen wir sie im Konak auf. Der Mübarek muss uns die Gelegenheit auskundschaften. Er verwandelt sich in den Bettler. Ich möchte ihn doch sehen. Das ist der Schließer. Wenn solche Männer wie ihr seid, sich vor ihm fürchten, muss er ein gefährlicher Kerl sein. Scheitern ist er, ein Giauer, ein Christenhund, der im tiefsten Pfuhl der Hölle braten soll. Und der kleine Bursche, welcher ihn begleitet, ist ein ebensolcher Teufel. Ich werde dem Halunken das Messer mit wahrer Lust ins Herz stoßen. Das wirst du bleiben lassen. Indem ich diese Worte rief, trat ich ein und versetzte dem Manach El-Barscha einen Faustschlag, dass er sogleich zusammenbrach. Dann packte ich Barut el-Amassad bei der Gurgel und drückte ihm dieselbe so fest zusammen, dass er einige Male mit den Armen um sich schlug und sich dann lang ausstreckte. Halef hatte sich auf den Schließer geworfen, der vor Entsetzen gar nicht an Gegenwehr dachte. Manach el-Barscha und Barut el-Amassad legten wir nebeneinander. Und zwar so, dass der eine seinen Kopf bei den Füßen des anderen hatte. Der Schließer ward natürlich ebenso gefesselt. Wir fanden sämtliche Gegenstände, welche Ibarek gestohlen worden waren, und noch vieles andere dazu. Besonders Manach hatte eine ganz bedeutende Summe Geldes bei sich. Gebt uns frei, ich bezahle. Ja, dazu bist du nicht reich genug. Ich bin reich. Sie, was tun wir mit ihnen? Sie mögen hier liegen, bis wir sie holen. Wir benutzten das Zaumzeug der drei Pferde, um die Gefangenen noch fester zu binden, sodass ihnen eine Bewegung unmöglich war. Dann gingen wir. Als wir im Konak anlangten, fanden wir den Knecht in hellster Aufregung. Koja Bascha hat den Ibarek abholen lassen. Und der Ibarek ist nicht wieder zurückgekehrt. Und dann waren schon zweimal Buten da, um euch zu holen, Effendi. Du wirst eine große Versammlung finden. Man ist begierig zu hören, wie ihr euch verteidigen werdet. Ich glaube, es geht um den Raben des Ibarek. Ihr müsst sofort mitkommen. Wir folgten ihm langsam nach. Die türkische Rechtspflege hat bekanntlich ihre Eigentümlichkeiten, sagen wir geradezu ihre Schattenseiten, die umso deutlicher hervortreten, je entlegener die Gegend ist, um die es sich handelt. Als wir im Hofe des Gerichtsgebäudes ankamen, wurde das Tor hinter uns verschlossen. Man hatte Öl in Gefäße gegossen, Werg hineingetan und dasselbe angebrannt. Diese Flammen ließen alles in einem abenteuerlichen Licht erscheinen. Rechts vom Richterstuhle stand ein Apparat, wie er zur Ausführung der Bastonade benutzt wird. Kawassen postierten sich so um uns, dass sie den Weg nach dem Tor versperrten. Lautlose Stille herrschte rundum. Fünf Richter hatten Platz genommen. Der Koca Bascha auf einem Stuhle und die anderen auf einer Bank. Zunächst dem Koca Bascha saß der Mübarek. Er hatte ein Papier quer über das Knie gelegt, denn er war, wie wir erfahren durften, der Gerichtsschreiber. Wir haben diese Kasa zusammenberufen, um über ein Verbrechen zu urteilen, welches sich heute in unserer Stadt ereignet hat. Ich stand auf und wandte mich in sehr höflichem Ton an den Koca Bascha. Willst du vielleicht die Gnade haben, dich einmal zu erheben? Er stand ahnungslos von seinem Stuhl auf, ich schob ihn zur Seite und setzte mich nieder. Ich danke dir. Es ziemt dem Niedrigen, dem Hohen Ehrerbietung zu erweisen. Du hast ganz recht getan. Kein Mensch sagte ein Wort. Kein Kawas rührte sich. Fällt dir ein? Man wartete auf den Zornesausbruch des Gebieters. Kannst du eine solche Unverschämtheit sehen? Halt, nimm deine Peitsche. Denjenigen, welcher noch ein einziges unhöfliches Wort zu mir sagt, beschenkst du mit Hieben, bis ihm die Haut zerplatzt. Mag er sein, wer er will. Kawassen! Nehmt diesen Frevler gefangen! Schafft ihn in den Keller! So, ich hielt ihnen meine beiden Revolver entgegen. Wer mich anrührt, den schieße ich nieder. Im nächsten Augenblick sah ich keinen einzigen Kawassen mehr. Sie hatten sich in das Publikum verloren. Was erregt deinen Zorn, Koca Bascha? Warum stehst du? Warum setzest du dich nicht? Lass den Mübarek aufstehen und setze dich an seinen Platz. Sei du, wer du willst. Aber für eine solche Frechheit werde ich dich auf das Allerstrengste bestrafen. Der Mübarek ist ein Heiliger, ein Liebling Allahs, ein Wundertäter. Wenn er will, kann er Feuer vom Himmel auf dich fallen lassen. Schweig, Koca Bascha! Der Mübarek ist weder ein Heiliger noch ein Wundertäter. Er ist vielmehr ein Verbrecher, ein Schwindler und Bösewicht. Möge sich die Hölle unter ihm öffnen und die Verdammnis ihn verschlingen. Weiter kam er. Mein kleiner Hatschi hatte ausgeholt und ihm mit der Peitsche einen solchen Jagdhieb versetzt, dass der alte Sünder sich unterbrach und einen gewaltigen Luftsprung machte. Ich trat schnell an seine Seite, nahm den Schurken mit der rechten Hand beim Genick und presste ihm den dünnen Hals zusammen. Mit der linken riss ich ihm den Kaftan auseinander. Ich werde euch beweisen, dass ich recht habe. Halef, hole die Flamme her. Seht her, ihr Leute, wer der Mübarek ist und wie er euch täuscht. Seht ihr diese Krücken? Richtig. Da hing an jeder Seite eine Krücke. Das Kleidungsstück hatte viele Taschen. Ich griff in die erste Weste und zog eine Perücke heraus. Ganz genau das wirre, struppige Haar, wie ich es bei dem Bettler gesehen hatte. Osko! Omar! Halte die! Die beiden Genannten packten ihn, sodass ich nun beide Hände frei bekam. Dieser Mensch, den ihr für einen Heiligen haltet, ist ein Verbündeter des Schut oder wohl gar der Schut selbst. Er und der Bettler Busra sind ein und dieselbe Person. Hier ist eine Büchse mit Farbenmehl, welches dazu diente, seinem Gesicht hier schnell eine andere Farbe zu geben. Da ist der Lappen, mit welchem er sich die Farbe rasch wieder abwischen konnte. Und nun seht ihr, ja, das sind zwei Halbkugeln aus Gummi. Er hat sie sich in die Wappen gesteckt. wenn er den Bettler machen wollte. Seht ihr die verschiedene Färbung des Kaftans? Als Bettler zog er ihn aus, drehte die dunkle Seite nach außen und schlang ihn um den Leib. Dann sah das Gewand aus wie ein altes Tuch. Jetzt zog ich ein kleines Päckchen aus einer der vielen Taschen. In einen alten Lumpen gewickelt erschien ein Armband von alten venezianischen Goldzechinen. Kaum, dass ich es in die Höhe hielt, schrie eine Frau unter den Zuschauern auf, dass dies genau das Armband sei, ein Erbstück, welches man ihr vor einer Woche gestohlen habe. Besinne dich, ob der Mübarek zur betreffenden Zeit bei dir gewesen ist. Der Mübarek nicht, aber der Krüppel. Er wurde hereingerufen, um mein Essen zu empfangen. Ich hatte meinen Schmuck auf dem Tisch liegen. Spitzbube, ich still jetzt! Lasse dir die Augen still! Auf. Ich werde... Ihr seht jetzt, welch einen Menschen ihr verehrt habt. Ich verlange, dass er an einem sicheren Ort eingesperrt werde, von welchem kein Entkommen möglich ist. Und dass dem Magretsch von Saloniki Anzeige erstattet werde. Er hat mir das Armband soeben in die Tasche gesteckt. Er unterbrach sich mit diesem Ausruf des Schmerzes, weil ihm Halefs Peitsche auf den Rücken knallte. Bindet den Kerl! Fesselt ihm die Hände! Der Mübarek sah wohl ein, dass es für ihn geraten sei, sich zu fügen. Er ließ sich binden, ohne Widerstand zu leisten, und setzte sich dann auf seinen Platz, wo er in sich zusammensank. Und nun zurück zu dir, Kotschabascha. Kennst du die Gesetze deines Landes? Kennst du auch das Mülteca el Bucher, welches euer Zivil- und Kriminalgesetzbuch ist? Ich kenne es. Aber du handelst nicht danach. Ihr habt meinen Freund und Begleiter verurteilt, ohne einen einzigen Zeugen zu hören. Von wem sprichst du? Ich spreche vom Ibarek, dem Herbergsvater aus Dabila. Wo befindet er sich? Ich will ihn holen. Halt, halt, halt. Du nicht. Holt Ibarek. Bringt ihn aber genau in demselben Zustand herbei, in welchem er sich jetzt befindet. Zwei Kawassen entfernten sich und führten nach kurzer Zeit den Wirt herbei. Die Hände waren ihm auf den Rücken gebunden. Was ist das? Was hat der Mann begangen, dass man ihn bindet? Wer hat den Befehl dazu gegeben? Der Mübarek wollte es so haben. Ach, so hat also hier der Richter das zu tun, was der Gerichtsschreiber befiehlt? Wo du sagst, du hättest die Gesetze studiert? Dann ist es freilich kein Wunder, wenn in deinem Bezirke die ärgsten Spitzbuben für Heilige gehalten werden. Ibarek ist bestohlen worden. Er kam zu dir, um dich um Hilfe zu bitten. Anstatt sie ihm zu gewähren, hast du ihn fesseln und einsperren lassen. Wie willst du diese Ungerechtigkeit verantworten? Ich verlange, dass du ihm augenblicklich die Fesseln lösest. Und nicht die Kawassen, sondern du selbst wirst es tun. Wer bist du denn eigentlich, dass du hier gebietest, als ob du unser Magretsch da ist? Sehe hier meine Papiere. Ich gab ihm die drei Pässe hin. Als er das Tesqueret, das Bujuruldö und sogar den Ferman erblickte, kniff er erschrocken die kleinen Triefaugen zusammen und sein Kopf pendelte wie das Metronom des berühmten Regensburger Johann Nepomuk Melzen. Herr, ich werde tun, was du begehrst. Hier. Ich löse dem Ibarek die Stricke. Bist du nur zufrieden? Es wird noch viel mehr von dir verlangt. Denn du hast große Schuld auf dich geladen. Ich? Wieso? Als Ibarek bestohlen wurde, kam er zu dir, um Anzeige zu machen. Was hast du getan, um deine Pflicht zu erfüllen? Alles, was ich konnte. Also gar nichts. Es hat den Anschein, als ob du wünschest, dass die Diebe entkommen würden. Effendi, was denkst du von mir? Wir werden jetzt alle zusammen hoch zur Ruine gehen. Dort werden wir nicht nur die Diebe finden, sondern auch das Geld und die Schmuckstücke, die dem Ibarek gestohlen wurden. Und vielleicht noch vieles mehr. Nehmen wir den Ibarek mit? Ja, er wird uns führen. Dann setzte sich der Zug in Bewegung. Da ich weder dem Kotschabascha noch seinen Kawassen recht traute, mussten Osko und Omar den Ibarek bewachen. Sie hatten ihn zwischen sich genommen. Die drei Gefesselten lagen ganz genau noch so da, wie wir sie verlassen hatten. Ich zeig da auf den Mübarek. Manach al-Basha, kennst du diesen Mann? Allah verdamme dich! Warut al-Amasa, kennst du ihn? Stürze von der Brücke des Todes in die ewige Verdammnis hinab. Gefängnisschließer, du hast nur die eine Tat begangen, dass du diesen Gefangenen befreitest. Die Strafe dieser beiden wird eine schwere sein, die deinige aber wird viel leichter ausfallen. Zumal, wenn du zeigst, dass du kein halsstarriger Sünder bist. Sage mir die Wahrheit. Kennst du diesen Mann? Das ist der alte Mübarek. Er und deine beiden Gefährten kennen sich auch gegenseitig? Ja. Manach el-Basha ist sehr hoffbar gewesen. Ich sollte in Melnik ermordet werden. Und heute wurde derselbe Beschluss gefasst. Man wollte mich hier im Gefängnis töten. So ist es. Während du mit Ibarek und seinen Leuten Karten spieltest, haben die beiden anderen ihn bestohlen. Ich nicht, sondern sie waren es. Ich habe genug gehört. Ibarek, sieh hier auf den Boden nieder. Ich glaube, das sind die Gegenstände, welche dir gestohlen wurden. Der Inhalt der Taschen der drei Gefangenen war von uns in drei Häufchen niedergelegt worden. Ibarek freute sich königlich, dass er sein Eigentum wieder sah. Alles andere, was sie bei sich gehabt haben, konfisziere ich. Das gehört alles in meine Hände. Du sollst zu deinem Recht kommen. Konfisziere du die Pferde und was zu ihnen gehört, so hast du deinen Willen. Das andere aber gehört den rechtmäßigen Besitzern. Halle, stecke alles ein. Nein. Wir werden eine Liste anfertigen und den Magretsch nach Saloniki schicken. Im Ort angekommen wurden die Gefangenen in das Gefängnis gebracht. Von hier aus begab ich mich in den Konak, wo jetzt das verspätete Abendmahl eingenommen wurde. Es ging recht munter her, denn die Ereignisse des Tages gaben genug Stoff zu einem lebhaften Gedankenaustausch. Und so war Mitternacht längst vorüber, als wir uns zur Ruhe legten. Ich bekam die Ehrenstube angewiesen, in welche ich über eine Stiege gelangte. Da zwei Betten da standen, nahm ich den kleinen Hatschi zu mir. Ich wusste, wie wohl ihm solcher Freundschaftserweis tat. Meine Uhr zeigte wenig über zwei, als wir uns anschickten, uns der Kleider zu entledigen. Ich öffnete den Laden und blickte hinaus. Es stand jemand unter dem Fenster, ich konnte aber nicht erkennen, wer es war. Effendi, ich bin es. Batya, was gibt es? Etwas sehr Schlimmes. Die Gefangenen sind entflohen. Woher weißt du es? Ich habe gehört, was sie sprachen. Wo denn? Hinauf auf den Berg. Wir müssen doch erst alles wissen. Sage uns, Nebatja, wie viele ihrer waren? Die drei Fremden, der Mübarek und der Kotschabascha. Was? Der Kotschabascha war dabei? Ja, er selbst hat sie herausgelassen und von dem Mübarek 5000 Piaster dafür erhalten. Weißt du das gewiss? Ich habe es deutlich gehört. Der eine sagte, du würdest jedenfalls nach Radovic und Istip reiten. Unterwegs sollten euch die Alatschi überfallen. Sie selbst wollten auch nach Radovic und von da weiter nach Spiganzi. Dort wollten sie zum Fleischer Churak und dann weiter nach der Schluchthütte. Wer sind die Alatschi? Ich weiß es nicht. Ich danke dir, Nebatja. Geh jetzt heim. Ich habe nicht länger Zeit. Nach kaum 2 Minuten waren wir bewaffnet und unterwegs. Halef, Osko, Omar und ich. Die beiden Wirte sollten die nach Radovic führende Straße besetzen. Wir vier eilten den Bergpfad empor. Halt! Geh du voran. Nach wenigen Augenblicken näherten sich uns langsame Schritte. Bleibt stehen und verhaltet euch ganz ruhig. Jetzt waren sie ganz nah vor mir. Sei still, sonst schlage ich dich nieder. Du bist der Fremde. Was willst du hier? Und du, wer bist du? Wohl gar der Kotschabascha, welcher die Gefangenen freigelassen hat. Oh, Wunder. Wer weiß es? Er machte einen Seitensprung, um sich zu befreien. Ich hielt zwar fest, aber sein alter morscher Kaftan hielt nicht so fest wie ich. Ein Riss. Ich hatte ein Stück des Zeuges in der Hand. Und der Mann sprang unter die Bäume hinein, wo eine Verfolgung ganz nutzlos gewesen wäre. Oh, Silly, was bist du für ein Dummkopf? Hast den Kerl schon beim Schopf und lässt ihn doch wieder los. Wenn ich das getan hätte, so. Das macht eine Kanone mit Raketen. Oh Allah, es brennt sogar noch. Wir sahen jetzt zwischen den Baumstämmen hindurch einen Feuerschein. Und als wir dann den freien Platz erreichten, lag die Hütte vor uns. Über und über brennend. Noch im Sprunge hatte ich das Gewehr emporgenommen. Drauf und dran! Halt! Sie haben vielleicht 2 Leute. Mögen Sie 100 haben, die Schurken! Ich haue Sie nieder! Sidi! Komm! Es ist niemand mehr hier! Sidi! Wo sind Sie? Hast du eine Ahnung davon? Nein! Aber wie Sie sind, das weiß ich sehr genau. Gescheiter als wir und vor allen Dingen gescheiter als du! Wir hätten sie ganz sicher ergriffen, wenn du nicht ausgebrochen wärst. Auf welche Weise denn? Wenn wir gedeckt durch die Bäume um die Lichtung schlichen, wären wir an sie gekommen. Jedenfalls sind sie fort. Ja, Reiter zum Teufel! Und werden gefressen von deiner Großmutter! Laufen wir nach dem Buckel! 10-mal hinauf und 20-mal hinab! Ihr Räuber, Mörder, ihr Mordbrenner, Schinder! Nun sind sie fort. Ihr! Was ist zu tun? Jetzt gar nichts. Wir stehen nun wieder gerade so da wie vor unserer Ankunft hier in Ostromscha. Unsere Feinde sind vor uns, sie sind frei und haben sich sogar noch um einen Mann vermehrt. Jetzt kann die Jagd von Neuem beginnen. Und wer weiß, ob wir jemals wieder so günstige Gelegenheiten bekommen wie hier. Kotschabascha sollte man an den Galgen hängen. Vor uns brannte die Hütte des Mübarek. Hinter uns kamen Dorfbewohner heran, welche der weithin sichtbare Brand herbeigelockt hatte. Ergreift sie! Haltet sie fest! Sie sind die Brandstifter! Das war der Kotschabascha. Ergreifen sollte die Brandstifter! Was sind wir, mein Liebling? Brandstifter seid ihr! Oh, du irrst, Kotschabascha! Wir sind etwas ganz anderes. Wir sind Gerber. Und um dir das anschaulich zu machen, werden wir dir jetzt ein wenig das Fell gerben. Osko, Omar, kommt herbei! Die beiden Genannten ließen sich das nicht zweimal sagen. Sie packten den alten Wackelkopf mit kräftigen Armen und legten ihn auf den Boden nieder. Alle Arme durchwendig! Du schweig! Der Prophet hat seinen Anhängern geboten, jedes Schicksal geduldig hinzunehmen, weil es im Buch des Lebens verzeichnet steht. Legt ihn auf den Bauch! Gern gestehe ich, dass ich der Sache nicht gar sehr sympathisch gegenüberstand. Prügel auszuteilen ist nichts Ästhetisches. Halef begann sein mildtätiges Werk. Er gab sich demselben mit rührendem Eifer hin. Dann steckte er seine Peitsche aus Nilpferdhaut wieder in den Gürtel. Nun bitte ich dich, in den nächsten Tagen dich ja auf nichts Hartes zu setzen. Das könnte den Glanz deiner Augen, die Schönheit deines Angesichts, die Harmonie deiner Züge und die Feierlichkeit deiner Rede beeinträchtigen. Du darfst die Wirkung unserer edlen Tat nicht stören und wirst dann bis in das späte Alter hinein die Fremden segnen, deren Erscheinen dir so gnadenreich geworden ist. Wir hoffen, dass du den heutigen Tag alljährlich mit andächtiger Feier begehen wirst. Erhebe dich und gib mir den Kuss des Dankes, der mir gebührt. Kutscher Bascha, ich habe ein Wort mit dir zu reden. Gar nichts hast du mit mir zu reden, gar nichts. Ich mag von euch nichts mehr wissen. Ich habe genug von... Nimm deine Hände da hinten weg. Es ziemt sich nicht, sie dort zu haben, wenn man mit einem Effendi spricht. Wo sind die vier Gefangenen, welche dir anvertraut worden sind? Selbstverständlich im Gefängnis. Die Gefangenen sind frei. Frei? Du selbst hast sie freigelassen und dafür eine bedeutende Summe von dem Mübarek erhalten. Was sagst du? Wessen beschuldigst du mich? Wer bist du, dass du es wagst, einen Kutscher Bascha zum Verbrecher zu stempeln? Geld hätte ich erhalten. Frei hätte ich die Gefangenen gelassen. Ich hätte mich arretieren. Da trat einer hervor, in welchem ich einen der Beisitzer des Gerichts erkannte. Effendi, ich glaube, dass du nichts sagst, was du dir nicht vorher überlegt hast. Du musst also wirkliche Gründe haben, den Kutscher Bascha anzuklagen. Da ich nun der Anwalt bin, also der Oberste nach ihm, so bin ich verpflichtet, an seine Stelle zu treten, wenn er sich seines Amtes unwürdig gemacht hat. Du wirst dich also nun an mich zuwenden haben. Das Geld, welches der Kutscher Bascha erhalten hat, wird sich in seiner Tasche oder in seinem Hause finden. Und dass er hier oben war und sich mir entriss, das ist auch sehr leicht zu beweisen. Denn er hat ein Stück seines Kaftans in meiner Hand gelassen. Siehst du denn nicht, dass mein Kaftan gar nicht zerrissen ist? Ganz gewiss. Ich sehe aber auch, dass es ein anderer Kaftan ist. Derjenige, welchen du heute anhattest und also auch vorhin getragen haben wirst, war älter als dieser. Und wohin hast du die Pferde der drei Verbrecher geschafft? Ich überließ sie dir. In seinen Stall. Hast du selbst auch Pferde, Kutscher Bascha? Nun. Vier. Er hält sie gewöhnlich in seiner Umzäunung, damit sie sich im Freien befinden. Welche Farbe haben sie? Sie sind schwarz, denn er hat eine Vorliebe für Ratten. Nicht wahr, Bascha? Gehen diese Menschen meine Pferde an? Du hast die Entflohenen mit Pferden unterstützt. Und da sie Grund haben, die Farben ihrer bisherigen Rosse zu wechseln, so wirst du ihnen andere gegeben haben. Gehen wir also jetzt zu der Wohnung des Gerichtes, um euch zu überzeugen, dass die Gefangenen wirklich fort sind. Zum zweiten Mal bewegte sich ein so sonderbarer Zug den Berg hinab. Das Gefängnis war natürlich leer. Die Schimmel der Entflohenen standen in dem alten, baufälligen Stall. Aber die Ratten des Kutscher Bascha waren fort. Im Hause des Kutscher Bascha fand sich das Geld in einer tiefen Kiste. 5.000 Piasten. Ebenso fand sich der alte Kaftan und das Stück, das sich herausgerissen hatte, passte haargenau an die Stelle. Der Kutscher Bascha wurde nun selbst in die dunkle Kammer des Gefängnisses gesperrt, aus der er die Gefangenen befreit hatte. Auch unsere Wirte wurden benachrichtigt, dass die Jagd ein Ende habe. Die Versammlung löste sich auf und wir alle gingen nach Hause. In unserer Herberge angekommen, stieg ich mit Halef hinauf in unsere Kammer. Allein es wurde uns nicht leicht, sofort einzuschlafen. Der verflossene Tag war ein so einflussreicher gewesen, dass der aufgeregte Geist nur schwer zur Ruhe kam. Sidi, war es recht, dass ich dem Kutscher Bascha die Nilhautpeitsche zu kosten gab? Lieber Halef, du bist ganz auf deine Peitsche versessen, aber bedenke, dass das seine großen Gefahren hat. Bisher hast du stets Glück gehabt. Und werde es auch weiter haben. Auch wenn ich nicht mehr bei dir bin? Sidi, daran mag ich gar nicht denken. Wenn ich von dir scheiden soll, so können sie nur getrost kommen und mich selbst zu Tode peitschen. Ich gebe keinen Laut von mir. Einmal muss doch geschieden sein. Dich ruft deine Heimat und mich die meinige und leider liegen beide so weit entfernt voneinander, dass wir uns trennen müssen. Für immer? Höchstwahrscheinlich. So werde ich zu Allah flehen, dass er dich zwingt, wiederzukommen. Was hast du denn daheim? Nichts, gar nichts. Keine Wüste, keine Kamele, nicht einmal Datteln und armselige Koloquinten, die kein Schakal fressen mag. Es mag in deiner Heimat schön sein, aber eine Wüste ist sie doch nicht. Bedenke doch, du darfst nicht einmal einen Menschen, der dich beleidigt, mit der Peitsche schlagen, denn sonst geht er zum Kadi und du wirst eingesperrt oder musst 50 Piaster Strafe bezahlen. Ich daheim würde sogar den Kadi prügeln, wenn er das verlangte. Und was für Sachen musst du essen? Oh Allah! Ach, davon weißt du nichts. Oh, einiges hast du mir gesagt und vieles habe ich mir in Stambul über deine Heimat erfragt. Da gibt es Austern, die den Schnecken gleichen und wer wird eine Schnecke essen? Auch sollt ihr Krebse verspeisen, die von toten Kröten leben und dazu gar den Unrat von Schnepfen. Das muss ein ganz entsetzliches Leben sein. Überdies fahrt ihr auf der Eisenbahn in Käfigen, in denen man nicht aufrecht stehen kann. Und wenn ihr einander anschaut, müsst ihr den Hut vom Kopf nehmen und euer Haupt beschimpfen. Wenn einer bei dem anderen wohnt, so muss er dafür einen großen Mietzins bezahlen. Und wer nach Allahs Gebot fleißig ist, um die Seinen zu ernähren, dem verlangt man eine Gewerbesteuer ab. Wenn bei euch eine Frau ihr Schnupftuch fallen lässt, so müssen alle Männer springen, um es ihr aufzuheben. Will aber ein Mann seine Pfeife rauchen, so muss er die Frauen erst um Erlaubnis bitten. Eure Weiber tragen Kleider, die oben zu kurz und unten zu lang sind. Und eure Jünglinge stecken Ringe an die Finger, wie die Frauen, und teilen sich den Haarwuchs hinten ab, dass man meint, der Kopf habe einen Riss bekommen. Wenn einer bei euch den Schnupfen hat und niest, was doch ein Zeichen der Besserung und Erleichterung ist, so ruft ihr ihm einen Helfgott zu. Wenn er aber hustet, weil er die Schwindsucht Schiffssucht hat, so schweigt ihr, obgleich sie weit gefährlicher als der Schnupfen ist. Eure Kinder werden in der Wiege seekrank geschaukelt, wozu die Mutter Eierpopeia singt. Eure Jungfrauen treiben mit dem Schnürleib den Selbstmord als Belustigung. Eure Jünglinge hängen sich Brillen von Fensterglas auf die Nase. Und eure Männer studieren, statt den Koran, das Kartenspiel, bei Tag und bei Nacht. Wer bei euch einmal fröhlich sein will, der trägt die Kleider und Betten zum Pfandleiher und springt dann wie ein Unsinniger auf dem Tanzboden herum. Sage mir, ob es in einem solchen Land schön sein kann. Sage mir, ob du dich wirklich sehen kannst, dort zu sein. Sage es mir aufrichtig, Sidi. Sidi! Nun, Sidi, was sagst du dazu? Die Bildung bringt vieles mit sich, was eigentlich nicht zu loben ist. Meine Bildung besteht darin, dass ich Allah gehorche, dich, meinen Herrn und Freund, liebe und einem jeden Schurken meine Peitsche zeige. Sobald ich die Gegend erreiche, in welcher die Bildung und der Branntwein beginnt, kehre ich um. So würdest du mich also nicht weiter begleiten? Wie lange Zeit brauchen wir denn noch, bis wir dieses Gebiet erreichen? Nun, wir hätten, wenn wir durch nichts aufgehalten würden, kaum länger als noch eine Woche zu reiten, bis wir an das Meer gelangen. Und dann? Dann kommt die Trennung. Oh, Sidi, so schnell? Ja, leider. Du fährst mit dem Schiff nach Istanbul und Ägypten, um von da zum Stamm deiner Hanne zu gehen. Und ich reise nach Norden, nach dem Land, dessen Verhältnisse dir so wenig gefallen. Welches du aber lieben würdest, wenn du Gelegenheit gehabt hättest, es kennenzulernen. So schnell. Aber ich denke, dass ich noch einen Trost haben darf. Dass wir nämlich hier nicht so rasch vorwärts kommen werden. Diese vier Burschen, welche da vor uns reiten, werden uns noch viel zu schaffen machen. Na, das meine ich auch. Zumal noch diese Al-Latschi dazukommen. Aber ich habe mir schon etwas überlegt. Morgen werde ich blondes Haar und einen blonden Bart haben. Wie willst du das anfangen? Es gibt eine Pflanze, deren Blätter in Lauge gekocht dem dunkelsten Haar sofort für einige Zeit eine helle Farbe geben. Ferner werde ich euch voranreiten, um den Weg zu untersuchen. Sie werden dich dennoch erkennen. Denn man wird ihnen mitteilen, dass du deinen Rih reitest. Ich werde ihn eben nicht reiten. Was denn? Dein Pferd. Du aber reitest meinen Rappen. Kaum hatte ich das gesagt, so tat es drüben, wo Halef im Bett gesessen hatte, einen Plumps. Im nächsten Augenblick saß Halef auf dem Rand meines Bettes. Einen Purzelbaum habe ich gemacht, aus meinem Bett heraus und bis herüber zu dir. Ich soll den Rih reiten. Ich scherze. Oh Allah, den Rih soll ich reiten. Welch ein Glück. Du bist der Einzige, welcher ihn richtig zu behandeln versteht. Ich habe es dir abgelauscht. Rih hat mehr Verstand als manch dummer Mensch. Ich werde ihn behandeln wie meinen Freund und Bruder. Davon bin ich überzeugt. Wie lange darf ich denn in deinem Sattel sitzen? Eine ganze Stunde? Ja, vielleicht einen ganzen Tag. Was? Und es ist möglich, auch noch längere Zeit. Wie? Ja. Effendi, Sidi, Freund und Besitzer meiner Seele. Mein Herz ist voll von Wonne. Es will zerspringen. Ich bin nur ein armer, geringer, dummer Ben Arab. Und du bist der Würdigste der Würdigen. Aber dennoch musst du mir erlauben, dass mein Mund deine Lippen berührt, die mir eine so frohe Botschaft verkündigt haben. Wenn ich dir keinen Kuss gebe, zerplatze ich vor Entzücken. Na, Halef, zerplatzen sollst du nicht. Da fühlte ich seinen Bart, 6 Haare rechts und 7 links, über meinen Schnurrwichs streichen. Sein Respekt war so tief, dass er einen eigentlichen Kuss gar nicht wagte. Ich drückte den guten, herzensbraven Kerl fest an mich und applizierte ihm einen kräftigen deutschen Schmatz auf, worüber er nicht etwa vor Wonne außer Rand und Band geriet, sondern er fuhr empor und stand dann mäuschenstill vor mir. Nun, Halef, reden wir nicht weiter? Oh, Sidi, weißt du, was du gemacht hast? Geküsst hast du mich. Geküsst. Dann hörte ich ihn einige Schritte zurück zu seinem Bette tun. Gute Nacht, Sidi. Gute Nacht.